Das sind unsere Themen: Schornsteinbrand in Hassel, Bildpredigt zum Aschermittwoch und Liebenau holt 8. Saisonsieg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Mein Name ist Carolina Pfau. Guten Tag. Der auf 8 Jahre gewählte Bürgermeister der Samtgemeinde Mittelweser, Bernd Müller, legt zum 31. Oktober vorzeitig sein Amt nieder. SPD-Fraktionsvorsitzender Jens Beckmeyer hat nun als erster Bewerber mitgeteilt, für die Wahl des neuen Gemeindeoberhauptes am 11. September zu kandidieren. Der Betriebsprüfer beim Finanzamt habe bereits klare Vorstellungen über die anstehende Arbeit. Zudem wolle er die Infrastruktur mit Förderprogrammen beleben, heißt es. Am morgigen Aschermittwoch findet um 18 Uhr die traditionelle Bildpredigt im Quett-Faslem-Haus statt. Seit vielen Jahren gehört dieser Termin fest in das Jahresprogramm des Nienburger Museums. Was dort geschieht, erklärt Museumsleiterin Dr. Christina Nowak-Klimscher. Das ist eben am Aschermittwoch eine Bildpredigt, die Hein Spreckelsen hält, und er hält sie, wie er einfach ist, ganz eloquent und virtuos, und es steht immer ein Ausstellungsobjekt im Mittelpunkt, zu dem er dann auch kunsthistorisch eine Einordnung vornimmt und eine Geschichte erzählt. Und wir müssen sehen, in diesem Jahr wird wahrscheinlich ein Engel, eine Steinfigur, eine Skulptur im Mittelpunkt stehen. Zu einem Schornsteinbrand in Hassel wurde gestern die Freiwillige Feuerwehr Hassel gerufen. Gegen 13 Uhr hatten die Bewohner eines Hauses unerklärlichen Qualm festgestellt. Nach einer eingehenden Erkundung stellten die Feuerwehrleute die Einsatzstelle sicher und setzten nach Reinigung des Schornsteinfegers einen Lüfter ein. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SV Aue Liebenau holt in der 14. Begegnung der laufenden Handballverbandsliga-Saison den 8. Sieg. Auswärts bei Müdenörze gelang den Kreis Nienburgern ein 36:29 Erfolg. 7 Punkte Vorsprung waren auch für die Liebenauer um Malte Grabisch eindeutiger als vorher erhofft. Deutlicher auch als erwartet, weil die Mühner Jungs haben auf jeden Fall einen starken Rückraum. Aber dadurch, dass sie jetzt auch unten drin stehen und da nicht so richtig rauskommen, wirken die doch sehr verunsichert. Am Anfang haben sie relativ stark gespielt, da hatten wir auch nicht so den Zugriff in der Abwehr. Das ist halt so, wenn man unten drin steht, das haben wir ja letzte Saison selbst erlebt, wenn man dann plötzlich eine 4-Tore-Führung, einen 4-Tore-Rückstand abgibt, dass man dann nicht mehr so richtig ins Spiel reinkommt. Liebenau holt somit Saisonpunkte 16 und 17, festigt dadurch den 6. Tabellenplatz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.